Einheit 10. D. Übung 3. Feuerwehr und Rettungsdienst Stuttgart, Notrufzentrale, guten Tag. Wo genau ist der Unfallort? Bitte erklären Sie mir genau, was passiert ist. Können Sie mir sagen, welche Art von Verletzungen Ihr Kollege hat? Sagen Sie mir bitte noch einmal Ihren Namen und Ihre Rückrufnummer. Wir schicken Ihnen sofort einen Rettungswagen. Er wird in etwa 10 Minuten bei Ihnen sein. Bitte warten Sie am Firmeneingang, damit Sie dem Notarzt und den Sanitätern den Weg zeigen können.